nur durch die Straßen, um meine Schwester zu besuchen. Ich wollte mich mal bei ihr melden, deshalb bring ich ihr einen Kuchen. Ich wollte sie mal wiedersehen und deshalb zu ihr gehen. Ich hab lang nichts mehr von ihr gehört, doch angeblich ist sie schwer gestört. Sie ist im Kopf nicht ganz gescheit und sie lebt in der Irrenanstalt. Ja, sie ist im Kopf nicht ganz gescheit und sie lebt in der Irrenanstalt. Da saß sie ganz still in der Ecke, sie hat wirklich gar nichts getan. Doch der Pfleger machte sie zur Schnecke, was ist denn bloß in den Gefahren? Er ist im Kopf nicht ganz gescheit und er arbeitet in der Irrenanstalt. Ja, er ist im Kopf nicht ganz gescheit, ist der Pfleger in der Irrenanstalt.